Satans größter Trick war, der Menschheit weiß zu machen, dass er nicht existiert. Ich fürchte, es braucht Menschen mit reinem Herzen, um das Böse zu besiegen. Es längst begriffen, hab den Feind schon längst erkannt. Wer bereits die Welt regiert, wer hat die Weltmacht in der Hand? Wer kontrolliert die Meinung, wer das Geld hat, hat die Macht. Und ihr merkt es nicht, wie er über euch lacht. Ich bin bereit, mit jedem Tag dagegen zu wehren. Ich schau nicht zu, wie die uns davon zerstören. Ich steh da auf, ich seh den Teufel ins Gesicht. Ich bin bereit, Leben bekommt ihr mich nicht. Wenn dieser Lüge hält er uns auf Vollgeboden.